Warnung: Diese Konserve behandelt eine voll total true Geocaching-Crime-Story. Es kommen schlimme Worte vor und es wird sich expliziter Wortwahl und Ausdrucksform bedient. Deshalb sollte diese Konserve von Kindern, Jugendlichen und instabilen Erwachsenen nicht gehört werden. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 138. Wir begeben uns in die präkoronale Zeit, damals, TM, als Pilzsporen das größte aerosole Übel in alten Häusern war. Im Jahr 2018 fanden sich meine Holde, ein Mann mit Bart und dessen Holde im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis ein, um das Verschwinden einer horizontalgewerblichen Dame namens Olga Strapsig aufzuklären. Rein dosensuchtechnisch selbstverständlich und als Ermittler in Team. Die ein oder anderen Geocacher in wissen mutmaßlich, wovon wir reden. Im Rahmen dieser Ermittlungen verschafften wir uns völlig legal Zugang zu einem Haus. Oder sagt man in ein Haus? Völlig egal. In diesem Haus wohnte, wie wir vor Ort erfuhren, angeblich ein Schläfer, der sich uns gegenüber äußerst unkooperativ zeigte, beziehungsweise nicht zeigte, sondern sich vielmehr versteckte. Psst. Hier auf dem Dach ist ein Tier. Hört ihr das? Achtet mal bitte drauf, hier hinter der Tür, hier unten ist ein Siebenschläfer. Offensichtlich, da muss man nicht hin. Ah. Diesem Umstand war geschuldet, dass wir uns selbst um die notwendigen Hinweise bemühen mussten. Aber das wussten wir noch nicht, als wir das Haus betraten. In der Dunkelheit des entelektrifizierten Gebäudes erwarteten uns Rosen eine leere Flasche eines Sektderivats in einem Sektkühler auf einem Beistelltisch sowie eine helle, lingeriös bekleidete Plastebüste, die unter anderem mit einer Klitorialschraube an einer braunen Holztür befestigt war. Aber wenn ich sehe, wo die Schraube hat, ne? Was? Ja, guck. Nach Studium einer martialischen Handlungsanweisung wandten wir uns zunächst der Küche zu, auf deren Tisch wir Herzen mit Luftballons sowie die verschollene Akte fanden. Lieber Ermittler, willkommen im Hause Olga Strapsig. Eure bisherigen Ermittlungen habt ihr ja schon mal mit Bravour gemeistert. Ein ordentliches Lob an dieser Stelle. Weiter geht es nun mit der Akte auf dem Küchentisch. Bitte hinterlasst keinen Müll. Einen Kippenaufsammler gibt es auch nicht und das Grundstück ist auch keine Toilette. Aus traurigem Anlass müssen wir leider darauf hinweisen. Zwingt uns bitte nicht, dass die liebe Staatsanwältin korrekt Videomaterial anfordern muss. Viel Erfolg weiterhin. Abschlussbericht. Frau Strapsig wurde zuletzt von einer Passantin beim Joggen an der Solmsbach gesehen. Das war Montag, den 13. November gegen 10 Uhr. Ihr Friseurtermin am Mittwoch hat sie nicht wahrgenommen. Auch den Termin bei der Sparkasse hat sie verstreichen lassen. Herr Lockel meldete Frau Strapsig als vermisst, da sie am Dienstag nicht auf der Arbeit erschien und seit diesem Tag nicht mehr gesehen wurde. Die Wohnanschrift von Frau Strapsig wurde durch die Beamtin KK in Pfusching und KK voreilig aufgesucht. Bei der ersten Augenscheinnahme der Küche und der dortigen Schränke konnte nichts Verdächtiges festgestellt werden. Es wurde lediglich etwas Kaffeepulver aufgefunden. Ein Dosenöffner lag auf dem Tisch und eine Fingerspur, welche nicht zu Olga S. gehörte und bisher nicht zugeordnet werden konnte, wurden gesichert. Bei der Suche mit einer Speziallampe konnte eine merkwürdige Formel gesichtet werden. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer waren abgeschlossen. Während man auf den Schlüsseldienst wartete, erschien der Nachbar Herr Rehschuss. Dieser gab an, dass Frau S. ihn am Montag erzählt habe, dass sie zu ihrer Mutter fahren wollte. Die Wohnanschrift der Mutter ist nicht bekannt. Nach dieser Aussage wurde die Wohnungsdurchsuchung abgebrochen, da keine weiteren Hinweise auf ein Verbrechen vorlag. Geschlossen. KHK voreilig. Kurzsachverhalt. Der Betreiber des Lokals Amore in Wallmünster, Frau Olga Strapsig, hilft mir im Lokal aus, wenn Not am Mann ist. Ich hatte mit ihr vereinbart, dass sie am Dienstag zu Hause abhole, da ihr Auto nun seit längerer Zeit kaputt ist. Sie war bisher immer zuverlässig und pünktlich. Ich habe mehrfach an ihre Tür geklopft, sie öffnete aber nicht. Ein Handy besitzt sie nicht Und an ihren Festnetzanschluss ist sie auch nicht gegangen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert sein könnte. Angehörige hat die Olga hier nicht. Ich weiß nur von einer Mutter, die in Estland lebt. Sie hatte mal erwähnt, dass sie eventuell wieder zu ihrer Estland ziehen will. Nun hätten sie dafür eigentlich kein Geld. Mehr kann ich zur Sache nicht sagen. Aufgrund des positiven Ermittlungsergebnisses in der Küche sahen wir uns imstande, die verschlossene Tür zu öffnen. Oh, es ist hell. Oh, Licht. Uns erwartete ein liebevoll dekorierter Raum im Stil eines Wohnzimmers. Durch abgeklebte Fenster drang spärlich Licht herein, in dessen Schummrigkeit sich Details offenbarten. Der Tisch war übersät mit pedantisch angeordneten Erotikmagazinen. Die Stereoanlage hatte lange ausgespielt, woran weder das traurige Tony Marshall Plattencover an der Wand noch die zwei Langspielplatten auf dem Plattenteller etwas ändern konnten. Überall standen Schuhe herum und in den Schubladen des Sideboards fanden sich Werkzeug und Handarbeitsartikel. Nett hat es die Dame hier. Und sie scheint wohl die gleiche Sammelleidenschaft wie die meisten Frauen zu besitzen. Schuhe. Also, hier ist ein Schloss für in die Uhr. Eine Bahnhofsuhr an der Wand zog meinen Blick magisch an. Sie war durch ein Vorhängeschloss gesichert. Mutmaßlich wollte jemand verhindern, dass sie aufgezogen oder gestellt wird. Weil sich im Raum auch ein Ofen befand, schauten wir uns diesen näher an. Zwar ließ sich im Aschekasten außer zerknülltem Papier nichts finden, doch wartete das Kaminrohr mit einer Überraschung in Form eines Penises auf. Ob hier jemand Sachen angezündet hat? Ein Penis. Warte, ich hol mal den Penis aus. Oder holst du den Penis aus dem Ohr? Aus dem Rohr. Ah, hier haben wir's. Ja. Das ist eine gewisse Größe. Kann ich nicht mithalten. Tut mir jetzt echt leid. Zu viel Information. Zeig mal. Vergleichen. Okay. Beherzt griff die Kollegin zu und sezierte das Teil, wodurch sich uns sein Geheimnis offenbarte und wir imstande waren, das Schloss der Uhr zu öffnen. In der Uhr konnte sodann ein Schlüssel gefunden werden, der uns Zugang zum Schlafzimmer gewährte. Nö, doch. Oh, die zerlegt sich. Hier ist ein Schlüssel drin. Kann immer einer rausnehmen? Für Schlafzimmer. Da ist sowas. Genau. Stopp, hier steht noch was. Oh, ein Schlüssel. Wollen wir doch mal sehen, wo der passt? Dort schaue ich mich dann erst einmal um. Vielleicht hilft Steffi mir dort weiter. Hey, riecht nach Vanille. In dem geöffneten Raum erwartete uns Vanillegeruch, ein Futon mit Beistellschrank, ein Stuhl, ein kleines Sideboard mit Telefon, ein Kleiderschrank und die aufgeblasene, wenngleich spärlich bekleidete Steffi. Letztere stand auf dem Bett und reckte uns aufreißend ihre luftgefühlten Dings entgegen. Überaus gesprächig wirkte sie allerdings nicht, da ihr ein Plastikbehälter den Oralraum verstopfte. Ich bin Steffi Blasig. Mit dem richtigen Sound haben Olga und ich den Kunden so richtig eingeizt. Weil uns zum Telefonieren zunächst die korrekte Nummer fehlte, beschlossen wir, etwas Radio zu hören. Diese Gelegenheit bot sich in Form eines Einbauradios im Kopfteil des Futons. Leider spielte es lediglich immer wieder einen überaus bekannt beliebten Song der Spider-Murphy-Gang, was uns mutmaßen ließ, dass das Telefon der Schlüssel zum Fall sein könnte. Nun haben wir genug die Fantasie schwellen lassen. Jetzt geht's zurück zum Fall. Vorher solltest du dir erstmal eine Sitzgelegenheit suchen und nicht auf dem Bett. Das ist zum Liegen da. Du sollst doch nicht aufs Bett. Ja, ich komme, da sind die alle von hinten. Das ist ja Kondome. Ja, willst du welche haben? Nein, nein. Machen wir da die Schubladen auf. Auf diese Damenbinnengeschichte. Da musst du mich da hinlassen, wenn du da nicht dran rumfrickeln willst. Ich hab was gefunden. Nach weiteren Recherchen konnten wir die Telefonnummer des örtlichen Getränkehändlers eruieren, die wiederum zu einem aufschlussreichen Telefonat mit selbigem führte, welches den Keller in den Fokus weiterer Ermittlungen rückte. Ja, kann ich mich noch gut erinnern, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe die regelmäßig mit Sekt geliefert. Und ich glaube, es war der Tag, an dem sie verschwunden ist. Normalerweise stelle ich ihr ja die Kisten immer gleich in den Keller. Aber an dem Tag habe ich laute Stimmen aus dem Keller gehört. Ich glaube, die haben gestritten. Ich habe die Kisten dann einfach vor die Tür gestellt. Wie man in den Keller kommt, na, wenn sie davor stehen, wird ihnen schon ein Licht aufgehen. Mehr kann ich jetzt auch nicht zur Sache sagen. Okay, auf Wiederhören. Nachdem der Kellerschlüssel in einem Vogelhaus gefunden werden konnte, ein typisches Versteck, war der Zugang in den Keller offen. Der kleine Raum zeigte ein Sofa, diverse Fetischgegenstände an den Wänden und einen Tresor, dessen Schlüssel nach kurzer Suche in unsere Hände fiel. Gib mal. Oh, jetzt werde ich blind. Such mal eine Kerze oder sowas, einen weiter. Oder ich nehme ganz einfach mal denselben Schlüssel. Ja. Obwohl, da oben ist noch ein Vogelkasten. Und hier vorne ist eine, das ist ja auch ein Weg hier. Der passt nicht. Ja. Geocacher. Na, toll. Eine erneut verschlossene Tür. Wir hoffen, die Ermittler haben gut zugehört und wissen, welche Getränke am Tag von Olgas Verschwinden hier angeliefert wurden. Das Schloss nehme ich mit rein, sonst schließt es einer ein. Oh, mein Schaffenrock ist hier. Endlich wieder gefunden. Tresor. Warum funktioniert Olgas Lieblingsspielzeug nicht? Wieder ins Herz. No GC. Ich habe hier Auswertung Spurenblätter, noch mehr Zeug und Klee. Die Spurenlage war nach Vergleich der im Tresor gefundenen Gegenstände eindeutig. Es musste einen weiteren Tatort im Garten geben. Am Ende eines Trampelpfads stand ein baufälliger Wohnwagen. Wir folgen mal 66 Meter, sind 1,5 Grundstückslängen. Das ist bis da hinten an der Tanne. Genau. Wir verschafften uns Zugang und trafen dort auf den Tatverdächtigen Franz. Normalerweise ist es nicht meine Art, aber ich brauche das Geld. Meine Mutter ist erkrankt. Bitte lege mir am 14.11. nochmal 500 Euro in den geheimen Raum hinter der Bondage-Wand. Dass die Verriegelung unten hinter dem Kissen ist, weißt du. Weißt du ja, es ist wirklich das letzte Mal. Zwinge mich nicht, die Fotos deiner Frau zu zeigen. Was ist das für ein Viech da? Wo? Da. Das ist eine Springspinne. Die hatte ich gestern am Abend, so eine, bei mir im Wohnzimmer. Ah. Hm? Die werden bis so groß und die haben vorne diese dicken Keulen und die können ziemlich weit springen. Dank eines erpressalen Schriftstücks der Olga S. vermuteten wir einen weiteren, geheimen Raum im Keller, der uns anfangs entgangen sein musste. Ja, hinter der Kiste unten links. Ja, ich hatte schon mal gedacht, dass da irgendwas ist. Da ist ein Schlüssel drin. Ach, hier ist ein Schloss. Und das ist der Schlüssel? Hä? Stopp, da ist ein Schloss? Ja, wir mussten ja was ausrechnen. Ja, genau. Ja, ist ein Rolltor. Ich leuchte. Ich entkleide mich schon mal. Ich leuchte nicht mehr. Ist das so nötig? Da müssen wir reinkrabbeln. Ach du Scheiße, da will ich nicht rein. Im geheimen Kellerverlies fanden wir skelettierte Überreste. Die Gerichtsmedizin identifizierte sie als die der vermissten Olga Strapsig. Klappe zu, Affe tot, Fall gelöst, Akte geschlossen. Das passt ja aber zum Thema. Wir haben diesmal ein brillantes Thema gewählt. Manche hatten ihren Spaß, andere fanden es vielleicht etwas zu anstößig. Wer uns kennt, weiß, dass wir versuchen, Dinge so umzusetzen, wie sie unseren Vorstellungen nach dem Thema passen. Die vielleicht etwas provozierende Kaschidee tragen wir seit circa 3 Jahren mit uns rum. Wen es interessiert, wie wir genau darauf kamen, darf uns gerne persönlich fragen. Mit der hiesigen Lost Place Lokation, die uns von unseren Freunden in 4 Lemmingen in die Hände gespielt wurde, konnten wir mit dem Projekt Akte 69 endlich starten. Eins vorab, in diesem Haus wurde niemals dem horizontalen Gewerbe nachgegangen. Unsere Geschichte ist frei erfunden und das Ambiente passend zum Thema inszeniert. Solche Storys gibt es höchstens bei Aktenzeichen. Und mit dieser Bombensensation endet diese Konserve. Ich danke meinen TeamkollegInnen, die nicht namentlich erwähnt werden möchten, für die kurzweilige Kaschtour. Wir hatten eine Menge Spaß bei der Suche. Ebenfalls danke ich den Finkenpiraten für das Kascherlebnis sowie die Erlaubnis, die Audio- und Bildaufnahmen verwenden zu dürfen. Apropos Bildaufnahmen. Gerüchten zufolge soll es einen voll total geheimen Link zu einem Filmdokument geben. Dieses findet sich unter youtube.be/grossjkleinegroßw groß p 3 groß o 4 klein h klein d klein s klein o. Allerdings sollte auch dieser von niemandem, wirklich niemandem gesehen werden. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 138 vom 20.04.2023 mit verrauschten Audiosequenzen aus dem Jahr 2018. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und mir gewogen. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon?